swang on the swang. America. Kobra, wie von sinnen, jagt hauptsächlich diese Schlangen und Spinnen. Jagt hauptberuflich Schlangen und Spinnen. Ein Eiskunde im Spalte. Die bohren normalerweise bester Freund von Pluto. Hat mal wieder Ärger mit jener Hintertung. Kobra ist der Held dieser Zeit. Kobra. Rechte Horesche, Schwiegersohn aus Alabaster. Er meistert alle Gefahren mit Leichtigkeit und er kommt natürlich direkt aus dem Knast her. Kobra ist der Held dieser Zeit. Rechte Horesche, Schwiegersohn aus Alabaster. Aus Alabaster. Schwiegersohn aus Alabaster. Cobra, Cobra.